Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewigvater, Friedefürst. Und sie wird einen Sohn gebären, des Namen sollst du Jesus heißen. Denn er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Und ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Thank you.